suspekten Arbeitsstunde bin ich auf der Jagd. Und die Stimme, sie befiehlt, ja, ich mach, was sie mir sagt. Tag für Tag der gleiche Dreck, die Gefangenen kommen nicht weg. Ein Dämon, der mein Geist besetzt, und er hat was ausgeheckt. Einen neuen dunklen Plan, und die Nacht, sie bricht heran. Auf der Lauer nach der Beute schleiche ich mich an. Hab das Opfer ausgenockt, durch einen Schlag auf seinen Kopf. Und am Boden, wie es liegt, es zuckt nur noch herum. Ich pack es an den Haar, jetzt schleif es in meine Unterkunft. Denn der Drang, er ist zu groß, diese Menschen zu bestrafen. Muss sie foltern, muss sie jagen, um Genugtuung zu haben. Ein ewiger Prozess, und ich hänge in ihm fest. Gefangener meiner selbst, bis zu jenem Tag, an dem der Dämon mich freilässt. Doch das wird niemals passieren. Es ist das Blut von den Tausenden von Leichen, Tausenden von Leichen, die meine Wege pflastern. Du willst wegkommen, doch du bist in der Gewalt, und niemand wird dich retten, weil dein Leben ist verloren. Regungslos in meinem Keller und gefesselt auf dem Tisch. Du schlägst die Augen auf, doch die Angst kommt über dich. Denn eine Silhouette beugt sich über dich und fragt nach deinem Alter und deinem Namen. Aber du kannst nicht erkennen, wer es in Wirklichkeit ist. Doch dieser dunkle Schatten bin wirklich ich. Wir kennen uns noch nicht, doch die Klinge stellt mich vor. Und tief durch den Brustkorb ramme ich sie rein, bis zum Herzen dring ich vor.